By the way, Nuclear Blast, wenn ich es nicht schon gesagt habe. Nuclear Blast ist toll. Ja. Ja, wir kaufen unsere Unterhosen bei Nuclear Blast. Ja, die Blood Bitch Tangas von Debauchery. Ja, und wir auch das Klopapier. Das Klopapier. Die Prinzenrollen, ja, die sind besonders wichtig. Oh, ja. Oh, Klopapier muss man auch mitnehmen. Ja, ja, klar, 3 Rollen. Aber, okay, gut geschützt. Und wieso? Notfalls haben wir noch die Papers, ne? Ach Gott, nein, ey. Aber du musst unbedingt noch Longpaps holen. Und ich muss jetzt mal meine Kumpels fragen, ob die auch wieder gehen, weil die waren echt chillig drauf. Aber super. 2 oder 3 Paar Strümpfe. Also für den letzten Tag. Dann wahrscheinlich noch 2 oder 3. Na toll, jetzt regst du mir deine Socken in die Fresse oder wie. Sorry. 3 oder 3 graue Hemden wahrscheinlich. Grau. T-Shirts. Grau. Ja, grau, weil ich davon 15 davon daheim rumliegen hab. Und es bei denen nicht schlimm ist, wenn die kaputt gehen. Ja, gut. Ich meine, wenn machst jetzt du mal Hulk Hogan. Ist ja richtig farbenfroh. Da fällt wenigstens einer mal auf Summer Breeze, ne? Ja, nicht in diesem tristen Pink immer, ne? Ja, es nervt langsam. Ganz ein Mettler, wenn man die immer pink rumlaufen sieht. Ich vertrage es nicht mehr. Mir diese Lebensfreude. Ich glaube, ich nehme was Schwarzes mit. Ja, was wir übrigens jedes Jahr zelebrieren auf Summer Breeze, das ist, wir fragen jeden, den es interessiert, ob sie unseren Kumpel gesehen haben. Der hat nämlich lange schwarze Haare, schwarze Klamotten an und Springerstiefel. Und die meisten haben ihn gesehen. Also ich krieg ja zum Geburtstag kriege ich ja hier meine geile Schürze. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, Arten. Eine Grillschürze? Eine Grillschürze mit Blutabdrücken drauf und Von Blast. Blasting, Nuclear Blast. Habe ich auch gesehen, ja. Weil bei Nuclear Blast gibt's schließlich alles. Ja. Auch tolle Klappstühle und Zelte. Und Kondome. Doch, Kondome gibt's auch. Habe ich, glaube ich, zumindest schon gesehen. Und vielleicht habe ich es auch nur mit was anderem fehlt. Regenponchos. Ja, oder Mützen. Ja, auf jeden Fall. So, was sagst du denn zu den Bands, die so kommen? Wie ein Schnitzel freue ich mich. Ui, so arg. Ja, wie ein panierter Pfannkuchen. Ja. Mit Soße oder ohne? Mit natürlich. Was für ein Ahorn. Ja. Ahornsirup klebt. So, ich muss jetzt mal kurz nachschauen, welche Bands auch. Wie, das weißt du nicht auswendig? Sommerbrezeln. Sommer-Breeze.de. Auch eine ganz, ganz tolle Seite. Ich habe jetzt gerade Aume geschrieben, nicht Sommer. Ja, wir finden jetzt hier gerade dauernd Seiten toll und im Nachhinein werden die uns dann wahrscheinlich verklagen, dass wir Werbung für sie gemacht haben. Wieso das? Keine das Ahnung. Hören doch sowieso 1000 Leute und gehen dann mit auf Sommerbreeze. Oh, die habe ich heute noch gar nicht gesehen. Was ist das? Swallow the Sun. Swallow the Sun und War from Harlot's Mouth. Ja, gut, das sagt mir jetzt. Ja, die sind ganz lustig, wenig. War from Harlot's Mouth. Okay, schauen wir mal. Dying Fetus. Ja, die sind sehr schön, ja. Ja. Das ist derb, sag ich jetzt mal. Derbe Kost. Und ich finde, der eine Gitarrist, der kann richtig lustig growlen. Das hört sich sehr schön an, irgendwie. Leaves Eyes? Oh, die sind ganz lustig, aber der Schlagzeuger ist lächerlich. Irgendwie. Das war der... Schummelt mit den Armen in der Luft rum. Also wenn er das wirklich bei einem Programm von einer Dreiviertelstunde durchzieht, dann trainiert Respekt. Der. Ja. Respekt, ja. Aber das schaffst du so nicht. Der stemmt dann täglich wahrscheinlich die 3 Kilo Stick. Ja. mit Bleikern. Ja, mit Alukern, ne? Trailstone, genau. Ja, also die finde ich eigentlich recht ordentlich. Das ist... Ich kann zu den wenigsten was sagen, weil ich mir die vorgenommen habe, ich werde mir sie erst anhören, wenn alle released sind, dass ich dann wirklich einen breiten Eindruck davon habe und gleichzeitig sagen kann, welche mir besser gefällt. Mhm. Ja, dann Il Nino. Ja, finde ich persönlich scheiße. Also gefällt mir nicht so. Das ist so, ja, wie kann man es nennen? Das ist quasi so, hat New Metal Einflüsse, aber auch Neo-Trash. Geht in Richtung Sepultura manchmal ein bisschen. Ich weiß nicht, das Lied, was ich von ihnen gehört habe, ich habe nur eins, glaube ich, auf YouTube angehört. Ja, ich auch. Ich habe auch bis den Anfang angehört und dann, ne. Ich weiß nicht mehr, ob es mir gefallen hat oder nicht. Der Med. Ja, genau. Mono Inc. Gefällt dir, glaube ich. Ich bin so ein Fan, ne? Davon, ja, das ist die Überband. Es würde quasi nur noch getoppt, wenn jetzt noch Asp nochmal kommen würde. Das wäre nochmal geiler. Anathema. Anathema, ja. Sagt in Ordnung. Geht. Kann man sich anhören. Doom Metal Formation. Da weiß ich nur von meinem alten Ethiklehrer. Wie hat er es so schön definiert? Zwischen 2 Gitarrenschlägen kann man getrost aufs Klo gehen und wenn man wiederkommt, dauert es noch eine Minute. Ja, es stimmt, aber es hat Stimmung, finde ich. Also, ja, das sind schöne langsame Lieder mit richtig erdrückenden Gitarren und sowas kann man sich dann, wenn die Summer Breeze Leitung und Bandplanungs Teams das nicht falsch machen, dann werden die, die so ziemlich am Ende des Abends einfach ins Partyzelt klatschen oder auch auf eine große Bühne, was weiß ich. Und dann einfach die Leute, die dann ja schon richtig Knülle sind oder richtig schön angetrunken, sich einfach hinhocken können und dann ein bisschen, nicht einschlafen, sondern ein bisschen chillen dazu. Ich finde das ziemlich schön. Ja, ich weiß nicht, ich finde, man kann sich's anhören schon, ja, aber muss ich dazu sagen, ich höre mir das sowas jetzt nicht an, wenn ich nüchtern bin. Das hat nichts damit zu tun, dass ich besoffen mir jeden Scheiß anhöre, was ich faktisch aber tue, sondern es ist einfach schlicht damit was zu tun, dass ich, wenn ich betrunken bin, manchmal in einen leicht depressiven, tiefdepressiven Zustand verfalle. Das habe ich ja sowieso schon. Ja, ich habe mir sogar eine Liste extra im Wooden Player eine Liste zusammengestellt, die ich mir anhöre, die ist also tief traurig. Oh. Ja, dann. Da kommt dann so Blümchen, heute ist mein Tag. Genau. Damit du dann wieder freundlich wirst. Nein, das ist eine Liste, die mich noch mehr runterzieht, weil ich das eigentlich ein schönes Gefühl finde, wenn man sich so selber nicht mag. Das gefällt mir nicht mehr. Ahab. Ja, es ist auch, quasi die Ausgeburt des Dooms, quasi. Ich finde die sehr schön auch, genauso wie Anathema. Ich finde die sogar noch besser. Kann ich jetzt gerade nichts sagen, weil das Bild nicht lädt. Oh. Ja, das waren die mit, die singen hauptsächlich Lieder über Ahab und seine Jagd auf den weißen Wal. Ich habe, glaube ich, was Moby von ihnen gehört, ja. Da habe ich dir mal ein Lied geschickt. Sind vier Jungs. Ja, aus Deutschland, glaube ich sogar. Habe ich, glaube ich, gehört, ja. Hat mir jetzt aber nicht so gefallen. Ist auch Doom. Ist auch Doom. Es ist Dark Doom Funeral, soweit ich weiß. Ah ja. Ja, aber das Lied, was ich gehört habe, hat mir jetzt nicht so gefallen. Sepultura. Oh, Sepultura. Oh, hammergeil, ja. Ja, da werde ich auf jeden Fall auch hingehen. Eisregen. Ah. Ey, steht für Eisregen. Hammergeil. Ich find's bloß leicht blöd, dass sie auf Summer Breeze kommen. Ich will sie zwar unbedingt mal sehen, aber ich möchte extra auf ein Konzert von ihnen gehen, weil ich glaube, dass die Stimmung von Eisregen nicht auf einem Festival innerhalb Deutschlands transportiert werden kann, da sie ihre indizierten Alben nicht spielen können und auch bei weitem nicht das ganze harte Zeug spielen werden. Ne? Deutschland in Flammen. Ihr Fans, ihr wisst, was ich meine. Ich nicht. Insomnium. Finde ich auch hammergeil. Also, ich habe es mir angehört auf YouTube und ich muss sagen, es hat mich weggerockt. Also, sehr schöner Melodic Metal, Melodic Death Metal. Barren Earth. Das ist ja sehr lustig. Zu Barren Earth gibt es auch eine kleine Geschichte und zwar hat da Schlag mich tot, der eine von Swallow the Sun spielt damit, soweit ich weiß. Die kommen ja auch, Swallow the Sun. Ja, und, die sind heute released worden. Der wird dann wahrscheinlich einen Doppelauftritt haben, oder ich weiß nicht, ob der noch bei Swallow the Sun spielt, keine Ahnung. Und die lustige Geschichte ist, die haben bis jetzt erst ein Demo-Tape draußen mit einem Lied. Das ist die Band, die nur ein Lied hat bis jetzt. Die bringen aber Anfang 2010 ihr Album raus. Also, ja, toll. Ja, aber ich kann, sind dann bei Summer Breeze frisch mit der neuen CD am Start. Fände ich aber lustig, wenn sie ein Lied hätten. Also ja, das hat hey, mal, das Lied war's gut, ja. Wollt ihr es nochmal? Dann spiel jetzt gleich nochmal. Und danach gleich, dann spiel jetzt nochmal. Und nochmal. Wir haben nur einen. Jetzt rückwärts. Ja, genau. Und jetzt dann, jetzt nur Musik. Ja. So, und jetzt nur Gesang. Und jetzt Stepptanz. Und jetzt Hintergrundgeräusche. Jetzt furzen wir die Schandmaultexte rückwärts. Eisbrecher, sehr lustig, wer es kennt. Ich hab die Geschichte bis jetzt jedem erzählt, den ich kenne, der mitfährt.